mit mir vom Tanze, vom festlichen Glanze hinaus in die heimliche Nacht. Lassen wir die Gäste zurück bei dem Feste, verschwinden wir sachte, ganz sacht in den dunklen Park hinein. Zum Verschwiegen stell dich ein, dass uns keiner störe, dass ich höre, höre dein Herz in der Nacht. Immerzu sing dein Herz meinem Herzen zu, sing die Lust und die leiche Liebesmut. Allein nur zu zweien zu sein.